The world is lost. Denn die Welt ist verloren. 2. Corinthians chapter 5. 2. Korinther 5. Says that one died for all. Denn dort steht, einer starb für alle. And so we conclude. Und daraus schließen wir. That we should no longer live for ourselves. Dass wir nicht länger für uns selbst leben. Christ died for all. Christus ist für alle gestorben. We have eternal life. Und wir haben ewiges Leben. Our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. We have a purpose for living. Und wir haben einen Sinn für unser Leben. Our home is in heaven. Und unser Zuhause ist im Himmel. Our past is forgiven. Unsere Vergangenheit ist vergeben. We have a purpose for living. Wir haben einen Sinn in der Gegenwart. Our home is in heaven. Und unser Zuhause ist im Himmel. And most of the world has no idea about this. Und der Großteil der Weltbevölkerung hat keine Ahnung davon. These people that we have visited are living in complete darkness. Und die Menschen, die wir dort besucht haben, leben wirklich in völliger Dunkelheit. Generation after generation. Eine Generation nach der anderen. And today we're going to show a few more videos. Und wir möchten heute noch ein paar Videos zeigen. And I hope that it's like salt in some people's eyes. Und ich hoffe, dass es so ein bisschen auch wie Salz ist in den Augen. Because we need to wake up. Denn wir brauchen wirklich so einen Weckruf. Because we are here for a mission. Denn uns gibt es aufgrund einer Mission. The local church exists to fulfill the purpose of Christ. Denn jede Ortsgemeinde, die örtliche Gemeinde, ist dazu da, um den Zweck Christi zu erfüllen. In Luke chapter 19, we know the mission statement of Jesus. Und in Lukas Kapitel 19 lesen wir auch den Missionsbefehl Jesu. He came to seek and to save that which was lost. Er kam zu suchen und zu retten, was verloren ist. Now, when the church has a different mission statement, wenn die Gemeinde so ein anderes Missionsstatement hat, that he has come so that we might be comfortable. Da, also vielleicht in der Art, er ist gekommen, damit es uns gut geht. He has come that we might have a nice life. Und er ist gekommen, damit wir ein schönes Leben haben. Then we are out of sync with the heart of God. Dann sind wir nicht mit dem Herzen Gottes synchronisiert. It says that David served his generation. Und es steht dann, dass David seiner Generation gedient he hat. He did all the will of God. Und er tat den Willen Gottes. And we want to be right in sync with the heart of God. Und wir möchten auch gern wirklich mit dem Herzen Gottes synchron sein. Last Wednesday we had the Theophostic Prayer Seminar here. Letzten Mittwoch war ein theophostisches Seminar hier, ein Seelsorgeseminar. It was exactly what God put on my heart to preach in Liberia. Und das war auch genau das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, als ich in Liberia predigen musste. I preached two messages. Ich habe dort zweimal gesprochen. Up in Malawi. In Malawi. I preached a message on when Jesus died, he crushed the head of the devil. Und da ging es darum, dass als Jesus starb, er den Kopf Satans zertreten hat. And the devil has no authority. Und dadurch der Teufel auch keine Autorität his mehr besitzt. Only authority is in the lie. Seine einzige Autorität, die er hat, die Macht, liegt in der Lüge. If we believe a lie, it's as powerful as believing truth. Und wenn wir an eine Lüge glauben, ist das genauso mächtig, wie wenn wir an Wahrheit glauben. And his biggest lie, und seine größte Lüge ist, dass Gott either doesn't love us, ist da entweder, dass Gott uns nicht liebt, or God loves us when we're good. Oder dass Gott uns liebt, wenn wir gut sind. God is pleased with us when we're good. Gott freut sich über uns, wenn wir gut depending sind. What you define goodness as. Und dann wird das Gute eben definiert. In Luke chapter 18, the Pharisee had his definition of goodness. Im Lukas-Evangelium gibt es eine Definition, wie Pharisäer gut sein verstanden Lord, haben. Lord, I thank you that I'm not like them. Herr, ich danke dir, sagte eine Pharisäer im Gebet, dass ich nicht I so bin wie die dort. Sunday. Ich gehe in die Gemeinde jeden Tag, am Sonntag. Ich gebe meinen Zehnten. I don't do what they do. Ich tue nicht, was die anderen Menschen so tun. That was not good in the eyes of God. Aber das war nicht das Gute in den Augen Gottes. And then you had the sinner, und dann hast du in dieser Geschichte auch den Sünder, who was beating his chest, der sich auf die Brust schlägt. That was good. Und das war in den Augen Gottes. In the eyes of God. In den Augen Gottes. And God said, he is justified. Und Gott sagt, dieser Mann ist gerechtfertigt. We could define goodness as the will of God. Und so könnte man das Gute als den Willen Gottes definieren. They're inseparable. Die sind nicht auseinander zu dividieren. And we find his will in his word. Und wir finden seinen Willen in seinem so Wort. If we meditate on his word day and night, also wenn wir über sein Wort nachdenken, Tag und Nacht, then we will be like a tree planted by the rivers of water. Wie es im Psalm heißt, dann werden wir sein wie ein Baum, der gepflanzt and ist an einem Wasserbach, fruit, an einem Bach. Fruit in its season. Und dieser Baum wird Frucht bringen zu seiner Zeit. Our leaves will not wither. Die Blätter werden nicht verwelken. And everything we do will prosper. Und alles, was wir tun, wird gelingen. But his, Satan's biggest lie, aber die größte Lüge, die Satan is that God hat, loves us when ist, we're good. Dass Gott uns liebt, wenn wir gut sind. God is pleased when we're good. Ich denke, Gott freut sich, wenn wir gut sind, Gutes But tun. God loves us because he is love. Aber Gott liebt uns, weil Liebe ist. Period. Punkt. God loves us because he is love. Gott liebt uns, weil Liebe ist. This was our message to these new African believers. Und das war die Botschaft, die wir diesen jungen afrikanischen Gläubigen gebracht haben. Can you imagine these African believers they're a church and none of them are Christians more than one year. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Gemeinde, lauter junge afrikanische Christen, die nicht länger als ein Jahr glauben. In the village that I'm going to show you now. Und in diesem Dorf, von dem ich euch ein paar Bilder zeigen möchte. We have adopted it. Wir haben dieses Dorf sozusagen adoptiert. As a church. Als Gemeinde haben wir es adoptiert. I was asked to. Und ich bin darum gebeten worden. And I did it with great joy. Und ich habe es mit großer Freude auch getan. It's the second most satanic village in northern Liberia. Es ist die die am zweiten stärksten durch Satanismus durchdringene Ortschaft im Norden Liberias. Second to Malawi. Malawi steht dann Nummer 1 spiritistisch gesehen. Now has a church. Malawi hat jetzt eine Kirche dort. Ladies from this village, Pasagisia, und von Pasagisia sind dann Damen, also they Frauen, went up to Malawi, nach Malawi gegangen and they saw what we had done there. Und haben gesehen, was die Kirche, was die Gemeinde dort bewirkt hat. They came back to the elders, und die sind dann wieder zurückgegangen nach Pasagisia zu ihren Stammesältesten and they said, you need to let these Christians into our village. Und haben ihnen gesagt, ihr müsst die Christen zu uns ins Dorf lassen. And the elders said, und die Ältesten haben dann gesagt, we cannot because they will expose our society. Und dann haben sie gesagt, wir können das nicht tun, denn unsere Geheimgesellschaft, unsere satanische Gesellschaft würde dann sozusagen bloßgestellt werden. The women said, if you do not let them in, we will never forgive you. Und die Frauen haben gesagt, wenn ihr sie nicht kommen lasst, dann werden wir euch nie vergeben. Well, they debated this issue. Und das wurde dann debattiert im Dorfrat und sie haben uns dann eingeladen. We got a letter. Wir haben einen Brief bekommen. At the end from the elders. Also am Schluss haben die Ältesten uns noch einen Brief überreicht. Of appreciation. Und das war ein Brief der Danksagung, and der Wertschätzung. They said, it is beyond words. Und sie schrieben darin, dass es über Worte hinausgeht, the effect you have already had on our village. Was ihr schon bisher für unsere Ortschaft getan habt. The governor from Guinea came down. Und auch der Gouverneur von Guinea kam. The chiefs from Guinea, from the other side of the border, came over. Und auch also Stammesälteste von Guinea kamen über die Grenze. And they invited us to come to Guinea. Und sie haben uns auch nach Guinea eingeladen. The elders of Pasagisia asked us if we would build a medical center there. Und die Ältesten von Pasagisia haben uns auch gebeten, ob wir dort so ein Ärztezentrum errichten that können. That would be a Christian medical center. Und es sollte ein christliches Ärztezentrum sein. It would have sein. A cross on it. Und sie wollen auch. It would have a Bible verse across it. Ein Kreuz darauf und vielleicht einen For God so loved the world that he gave his only son. Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen People Sohn gab. People would pour in from Guinea. Und Leute würden auch davon auch Gebrauch machen, indem sie über die Grenze kommen. Festus was supposed to speak this morning, but he's sick. Festus hätte heute Morgen etwas sagen sollen, aber er ist leider krank geworden. Festus and I met with the elders of the church. Denn Festus und ich, wir haben uns da zusammengesetzt mit den Ältesten der Gemeinde. With the whole leadership team on Thursday. Also mit dem ganzen Leiterschaftsteam eigentlich unserer Gemeinde and am Donnerstag. I was presenting to the leadership team what my heart was for Liberia. Und ich habe so irgendwie meine Vision, mein Herz für Liberia geteilt. And then Festus said something. He stood up. Dann hat Festus etwas gesagt. And he said, everything that Rob says, I confirm. Und er sagt, alles, was Rob gerade gesagt hat, kann ich nur bestätigen. And then he said something shocking. Und dann hat er etwas Schockierendes gesagt. He said, Guinea is ours. Und er hat gesagt, der Guinea gehört uns. He says, if we do not move on Guinea now, er hat gesagt, wenn wir nicht jetzt etwas tun für Guinea, someone else will. Dann wird jemand anderer dort Fuß fassen. Someone else definitely will. Irgendetwas anderes wird davon Whether Besitz ergreifen. Radical Muslims or someone will move. Ob es vielleicht radikale Moslems sind oder sonst irgendetwas. This part of the world is so open. Denn dieser Teil der Welt ist so offen. It's like walking into a candy store. Es ist wirklich so, als ob man in so einen Süßigkeitsladen hineingeht. It's an open door from God. Es ist wirklich eine offene Tür von Gott. It's something that you would almost not even believe exists on the planet. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass es so einen Ort überhaupt noch gibt auf unserem Planeten. Muslim villages. Ja, das sind muslimische Ortschaften. Muslim elders. Und muslimische Älteste. Are begging us to come and plant a church. Die darum bitten oder förmlich darum betteln, dass man kommt und eine Kirche, eine Gemeinde bei ihnen errichtet. Are begging. Sie bitten darum. Are coming across a border and asking. Die kommen sogar über die Grenze rüber und bitten darum, dass man auch zu ihnen kommt. How can we not respond? Und wie kann man darauf nicht antworten wollen? I wanted to show you a video clip. This is just people. Und ich möchte euch ein Video zeigen. Ihr seht hier einfach nur Menschen. All these people don't know Christ. Alle diese Menschen kennen Christus nicht. There's only 7 believers in the village. Es gibt nur 7 gläubige Menschen in diesem Ort. The whole village is coming down to watch us break the ground for the new building. Und die ganze Ortschaft kommt hier zusammen, um zu sehen, wie wir den ersten Spatenstich machen für das neue Gebäude. All these people are our responsibility. Und all diese Menschen sind unsere Verantwortung. God has put them in our hand. Gott hat sie in unsere Hand gegeben. We have a great responsibility. Und wir haben eine große Verantwortung. Everybody has a part. Und jeder hat einen Teil daran. And whether you ever go there or not, that's not the issue. Und ob du jemals dorthin kommst, körperlich oder nicht, darum geht's nicht. If we have a strong church here, we can have a great impact in the world. Wenn wir hier eine starke Gemeinde haben, können wir einen großen Einfluss haben in der Welt. And this is the difference between small churches and large churches. Und das ist der Unterschied zwischen großen und kleinen Gemeinden. Small churches are intimate. Kleine Gemeinden sind sehr intim, sehr vertraut. Large churches have impact. Und große Gemeinden haben viel Einfluss, haben eine große Reichweite. But if we can have small groups, aber wenn wir es schaffen, kleine Gruppen zu haben, we are committed to small group life, und wenn wir uns wirklich also dazu verpflichten, so ein Leben in Kleingruppen auch zu führen, life groups, oder Lebens-Life Groups, wie wir if sie auch nennen, committed to that, we can have intimacy and impact. Wenn man sich also dazu sozusagen, wenn man dazu ja sagt, kann man Intimität und Nähe haben, aber auch großen Einfluss als Gemeinde. A small church could not have the impact that we are having there. Eine kleine Gemeinde könnte nie das bewirken, was wir da tun können. We need to be the strongest church we can possibly be. Und so müssen wir die wirklich stärkste Gemeinde sein, mit dem größten Zusammenhalt, wie es nur möglich if ist. If we take 10% of the effort that we put into our church in Vienna. Denn wenn wir nur 10% von dem, was wir an Energie in unsere Gemeinde stecken, put it there. Dort investieren. Just 10%. Nur 10% davon. We will reap 1,000-fold what we're reaping here. Werden wir sicher das tausendfache ernten, als wir hier ernten. Because God is moving where God is wanted. Denn Gott bewegt und wirkt dort, wo er gewollt ist. And God is wanted in the southern hemisphere. Und Gott wird in das auf der Südhalbkugel gewollt. We'll keep working here. Es wird hier auch weitergehen. And we'll keep reaching out. Und wir werden unsere Hände we'll ausstrecken. Stop. Und es wird nie aufhören. Because it's worth it. Weil es wert ist. But if we take a little bit of our effort and put it there. Aber wenn ein bisschen von unserer Energie, von unserer Anstrengung dort investiert wird. Our little effort will be like a wildfire. Dann wird das bisschen dort wie ein Lauffeuer wirken. Okay, this is Guinea. Das ist eben Guinea. 85% Muslim. Zu 85% muslimisch. These are not aggressive Muslims. Aber das sind keine aggressiven Moslems. Many of these Muslims are tired of poverty. Viele sind es wirklich leid, in Armut zu leben. We have a church in Bokasa. In Bokasa gibt es eine Gemeinde. In Pasagisia now they are building a road to Guinea. Und in Pasagisia, wo ihr die Bilder gesehen habt, von dort wird eine Straße nach Guinea gebaut. And all of that side of Guinea. Und alles, was da östlich ist in Guinea, is virgin soil. Ist wirklich ein jungfräulicher it's Boden. Just virgin soil. Es ist unberührt. There are thousands upon thousands upon thousands of people there. Und da gibt es Tausende und Tausende von Menschen, who have never heard the gospel, die das Evangelium noch nie gehört who haben, are living in poverty, die in Armut leben, who are begging us to come. Und die bitten, die betteln, dass man zu ihnen kommt. And you see that on this map. This is the southern county. Und ihr seht hier nochmal Guinea vergrößert, und das ist dieser südliche Bezirk oder das südliche Bundesland. Und der Gouverneur, also dieser Region, der war auch im Dorf und ist über die Grenze gekommen, hat uns die Hand geschüttelt. It's called Nezagori. Nezagori wird die südliche Provinz genannt. Okay, that's it for me. Okay, for now. I want to have Rob come up now. Rob was helping me to lead the trip. Rob wird jetzt raufkommen. Er hat mir geholfen, die Reise zu organisieren. He was my right hand. Und er war meine rechte Hand. And every time someone asked me a question, I just said, "See Rob." Und jedes Mal, wenn mich jemand eine Frage stellte, habe ich gesagt, frag einfach Rob. He was just fantastic. Und er war wirklich fantastisch. God is good. Gott ist gut. All the time. Immer zu. All right, let's try that again. In Africa, when you say God is good, they say all the time. So also in Afrika geht's so, wenn man sagt Gott ist gut, kommt zurück. When I say all the time, you say God is good. You ready? God is good. All the time. All the time. God is good. Kalamama. which means thank God. Gott sei Dank. And there's a reason I do that. Und es gibt einen Grund, warum ich das jetzt gemacht habe. It's because I don't want you to forget. Weil ich nicht will, dass ihr vergesst. And do you know what the word desensitized means? Und wisst ihr, was dieses Wort der Desensibilisierung heißt? We live in a desensitized world. Ja, wir leben in so einer desensibilisierten Zeit. I mean, we see what happens in Haiti on the news. Wir sehen, was auf Haiti passiert in den Nachrichten. And if they didn't play it day after day on the news, we would forget. Und wenn sie es nicht Tag für Tag wiederholen würden, würden wir es vergessen. And they're purposely playing it day after day after day. Und sie spielen und berichten absichtlich Tag für Tag darüber. Because they don't want you to forget. Weil sie eben nicht wollen, dass man vergisst. And we don't want you to forget about Liberia. Und wir wollen auch nicht, dass ihr vergesst, dass ihr Liberia vergesst. It's the second poorest country in the world. Es ist das zweitärmste Land auf der Welt. After Haiti. Nach Haiti. And friends, we cannot afford to forget about Liberia. Wir können es uns wirklich nicht leisten, Liberia zu vergessen. God has given us this chance. Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben. This is not just a short-term mission trip. Und das ist nicht nur so eine kurze Missionsreise. This is not something we can forget next week. Es ist nicht etwas, das wir nächste Woche vergessen könnten. We are a team. Wir sind ein Team. And our vision is for Liberia. Und unsere Vision ist für Liberia. And we want you to stand behind us with that vision. Und wir möchten gerne, dass ihr hinter uns steht in dieser Vision. It is going to take constant replenishment of resources. Und es wird also immerzu sozusagen Ressourcen verlangen. Committed teams. Oder Teams, die sich wirklich hingeben, verpflichtet fühlen. We're vessels which are filled to be emptied again. Und wir sind Gefäße, die gefüllt werden, um dann wieder entleert zu werden. Do you know that this morning? Ist euch das bewusst heute Morgen? Like Pastor Rob said, not just to be comfortable. So wie Pastor Rob gesagt hat, nicht nur, dass man sich selber wohlfühlt, when we're filled, wenn man eben selber voll ist, we need to be uncomfortable, sondern man muss sich irgendwie unwohl fühlen. We need to have nothing left. Und es muss eben so sein, dass man nichts mehr hat, was man geben kann. And we need to give everything for this vision. Dass man alles gibt für eine Vision, für diese Vision. I really saw on the trip how God put different people there strategically. Und ich habe wirklich gesehen, wie Gott verschiedene Menschen eingesetzt hat, und zwar sehr strategisch. And it's just unbelievable. You go with a scientist and you didn't know he's a scientist. Und es ist wirklich unglaublich, du gehst dorthin, ein Wissenschaftler ist im Team und du weißt gar nicht, dass er Wissenschaftler ist. And God strategically placed us there, different individuals for different reasons. Gott hat uns dorthin geschickt und hingesetzt aus ganz bestimmten Gründen. Because we needed to be the future. Weil er es gebraucht hat, um dort die Zukunft zu sein. Not just a memory. Und nicht nur als Erinnerung. I can imagine us with our own compassion program for Liberia. Und ich kann mir uns vorstellen mit unserem eigenen Compassion Programm, also Mitgefühl. Where you can go and see Programm für Liberia. See the kid you're sponsoring and touch him and hold him. Also wo man das Kind sozusagen wirklich sehen kann, dass man sponsert, dass man angreifen kann. And where you can really pour into their life. Und wo man wirklich einen Unterschied im Leben dieses Kindes machen könnte. I see our own Doctors Without Borders, CIG, Doctors Without Borders. Und ich könnte vielleicht Ärzte ohne Grenzen sehen, also CIG Ärzte ohne Grenzen. We have doctors and dentists. Wir haben Ärzte, wir haben Zahnärzte. That's one trip, send them together. Und das wäre einfach nur eine Reise, alle gemeinsam. In one week you could treat 3,000, 4,000 people. Und in einer Woche könnten es wahrscheinlich 3,000 oder 4,000 Menschen behandelt werden. So, I really want to encourage you guys to get behind this vision. Und so möchte ich euch echt ermutigen, euch hinter diese Vision zu stellen. Because we're not going to stop. Weil wir sicher nicht aufhören werden. And without you guys, we can't do it. Und ohne eine Gemeinde, ohne euch im Hintergrund, wird es nicht möglich sein. Just a little personal thing from the trip. Und noch eine persönliche Sache über die Reise. I wanted to share was about Yama. Es geht um Yama. Because do you guys all remember Yama? Erinnert euch an Yama? Some of you might. Pastor Rob shared she died 2 weeks before we came. Also Yama starb 2 Wochen bevor wir ankamen. And if you don't know Yama, she was the little angel from the first trip. Und sie war dieser kleine Engel sozusagen unserer ersten Reise. And she really stood out to us. And und sie ist wirklich herausgestochen irgendwie aus der Menge für uns. And she was my favorite. Und ja, sie war mein Liebling. And we really loved her. Und wir haben sie wirklich sehr lieb gehabt. And that was the spark God gave, I think, for Liberia. Und ich glaube, das war eigentlich der Funke, den Gott gegeben hat für Liberia überhaupt. And I was looking forward to going back, and I was looking forward to bringing Izzy to meet her. Und ich habe mich echt gefreut, wieder zurückzukehren. Ich habe mich gefreut, Izzy, meine Frau, ihr vorzustellen. And God took her. Und Gott hat sie zu sich genommen. She woke up in the night with a headache. Sie ist in der Nacht aufgewacht, sie hatte Kopfschmerzen. Her father carried her to the hospital. Und ihr Vater hat sie dann ins Krankenhaus getragen. Which is the nearest small clinic, is a 3-hour walk. Also es ist eine 3 Stunden zu Fuß ist die nächste Klinik. And she died in his arms on the way. Und auf dem Weg dorthin ist sie verstorben. Now his wife has left him. Und jetzt hat seine Frau ihn verlassen. She took 2 of the kids with him. Und hat 2 der Kinder, also die anderen Kinder, mit sich genommen. And he's left there in the village just with his son. Und er ist allein zurückgeblieben im Ort dort mit seinem Sohn. His wife thinks that there's black magic in the village and she doesn't want the other kids to die. Und seine Frau glaubt eben, dass da schwarze Magie vor sich geht im Ort und ist deswegen weggegangen, weil sie nicht will, dass weitere Kinder sterben. So she went back to Guinea. Und jetzt ist sie zurück nach Guinea. And left him there. Und hat ihn dort gelassen. And I don't think he knew I was coming. Und ich glaube nicht, dass er gewusst hat, dass ich wiederkomme. But when we were walking up the hill, aber als wir da den Steigung hinaufgingen, he was there to greet. War er also vorne mit dabei, um uns zu begrüßen. And he was greeting everyone, you know. Und er hat jeden begrüßt. And then he looked up and he saw me. Und dann hat eben mich gesehen. He immediately cried. Und hat zu weinen begonnen. And he took my head to his like this. Und hat seinen Kopf so an meinen gedrückt, an seinen gedrückt. And he cried. Und hat geweint. And I walked up to the village with him. Und ich bin dann zur Ortschaft zurückgegangen. And he was just crying. Und er hat die ganze Zeit geweint. And he said, Bobby, she was not sick, she was not sick. Und er hat gesagt, Bobby, sie war nicht krank, sie war nicht krank. And nobody knows why she died. Und keiner weiß, warum sie gestorben ist. Pastor Rob printed some pictures of his little girl. Und Pastor Rob hat ein paar Fotos ausgedruckt von seinem Mädchen. And he gave it to me. Und hat sie mir gegeben. To give to him. Damit ich sie ihm geben könnte. And he didn't even have one picture of his little girl. Und er hatte kein einziges Foto seiner Tochter. And so we looked through the book together. Und so haben wir dieses kleine Buch durchgeschaut. And him and his son, they just cried with me. Und er und sein Sohn, sie haben beide mit mir gemeinsam geweint. I said no words. Ich habe nichts gesagt. Because what should you say? Denn was soll man schon sagen? We just cried with him. Wir haben einfach gemeinsam mit ihm geweint. That for me is Liberia, like Slavik said, it's about relationships. Und darum geht's für mich, so wie auch der Slavik das gesagt hat in Liberia. Es geht um Beziehungen. Yama is here. Und Yama ist da, hier bei mir. For eternity. Also in Ewigkeit. And there are so many people. Und es gibt so viele andere Menschen. And they need you. Und sie brauchen euch. Maybe on a trip to go see them. Vielleicht auf einer Reise, um euch kennenzulernen. Maybe just to pray for them. Oder vielleicht einfach nur, dass ihr für sie betet. But we are one church. Aber wir sind eben eine Gemeinde. And we have this vision. Und wir haben diese Vision. So I'm just going to show you the video of Yama's dad. Und jetzt möchte ich euch einfach nur dieses Video noch von Yama zeigen. Thank you. Also Yamas Vater. You see, we can meet these people. Aber man kann diese Menschen kennenlernen. For him, it's the same pain as if we lose a child. Denn für ihn ist es der gleiche Schmerz, wie wenn wir ein Kind verlieren würden. And those people are just as valuable as us. Und diese Menschen sind genauso viel wert, genauso wertvoll wie wir. And it is so easy to have fruit there. Und es ist so leicht, dort Frucht zu bringen. We work so hard here in Vienna, so hard. Wir arbeiten so hart, so schwer hier in Wien. And we see little fruit. Und man sieht nur ganz wenig Frucht. And there we go, and we work so little. Und dort geht man hin und investiert nur so wenig. And we have so much fruit. Und hat so viel Frucht. If we don't take the land, the Muslims are going to take it. Wenn wir dieses Land nicht irgendwie nehmen, dann kommen sicher Moslems dorthin. Trying to convert a Muslim here in Vienna is like flicking pebbles at bulletproof glass. Und wenn man einen Moslem hier erreichen will, das ist so, wie wenn man kleine Kieselsteine an Panzerglasscheiben wirft. I was so blessed. I saw Pastor Rob and the head Muslim elder sitting there with arms around each other. Und ich habe gesehen, wie Pastor Rob und sozusagen der Älteste, ein Muslim nebeneinander saßen, also um sich breathtaking. Und es war wirklich atemberaubend. We can take a huge chunk out of the bulletproof glass. Und da kann man gleich ein ganzes Riesenstück rausschneiden aus so einem Panzerglas. God bless you guys. Audrey. I had the privilege of joining the Liberia team this year. Und ich hatte auch das Privileg, dieses Team zu begleiten. It's actually somewhat of a miracle that I joined the team. Und es ist wirklich ein Wunder, was da geschehen ist, dass dabei sein konnte. Months ago, before we went, also einen Monat bevor wir da dann fuhren, I was deciding whether to go or not, and I thought, well, I don't have the money, and I don't know if I'll even be in Austria. Ich dachte mir, ich weiß gar nicht, ob ich gehen kann, ich weiß nicht, ob ich das Geld habe und ob ich überhaupt nach Österreich kommen kann. And then I got a job opportunity in Austria, and then I got a $500 check in the mail. Und ich habe da eine Arbeitsmöglichkeit hier in Österreich bekommen für eine Zeit und habe auch einen Scheck bekommen mit dem notwendigen Geld. So that was an open door, an obvious open door for me. Oh, das war ganz offensichtlich eine offene Tür für mich. There was no way that I was not going to take that opportunity. Und da gab es keine Möglichkeit, dass ich also diese Gelegenheit nicht ergreifen würde. When I think about Liberia, wenn ich da an Liberia denke, it's hard to overlook the people. Es ist einfach unmöglich, diese Leute zu überschauen, für sich hinwegzuschauen. And I think most people on the team will vouch for that. Und ich glaube, dass die meisten hier im Team oder eigentlich alle damit übereinstimmen würden. Our whole mission was about building relationships. Die ganze Mission, die ging darum, einfach Beziehungen aufzubauen zu ihnen. And this is powerful because relationships transcend time and penetrate borders. Es ist einfach so, dass Beziehungen, sie überdauern einfach die Zeit und sie gehen auch über jegliche Grenzen hinüber. It's amazing to see how much unconditional love these people have for strangers like us. Und es ist einfach total erstaunlich zu sehen, was für eine bedingungslose Liebe einfach uns als Fremden da entgegenschlägt. I mean, this is exactly what would happen. We would arrive in a town, any town, you name it. Das ist genau, was geschehen ist. Wir sind einfach dort angekommen und egal welches Dorf es dort war. And your hands would be just hanging there and then all of a sudden you'd have kids hanging on. Und wenn du einfach deine Hand so runter fallen ließt, waren sofort Kinder da an jedem Finger. On each finger, so you'd have five on each hand. Und sie waren also fünf an jeder Hand, praktisch an jedem Finger eine. That's how we were received in every single town. Und das war die Art und Weise, wie man uns empfangen hat, und zwar in jedem Dorf. You try hard to be fair and to not have favorites. Und man versucht da und übt sich darin, praktisch wirklich fair zu sein und nicht irgendwelche von den Kindern zu bevorzugen. And to give everyone the same amount of attention and remember everyone's name. Auf dass alle die Aufmerksamkeit bekommen, man sich auch die Namen der einzelnen Kinder dann in Erinnerung behält. But there's always one, maybe two people. Aber es gibt immer ein oder zwei. That will just tug on your heartstrings. Die also irgendwie ganz besonders dein Herz berühren. And for me it was a girl named Mommy. Und für mich war das ein Mädchen namens Mommy. And I would like to share with you from my journal. Ein bisschen jetzt erzählen aus meinem Tagebuch. How I met her and my interaction with her. Wie ich sie kennengelernt habe und wie es dann auch zu der Beziehung kam mit ihr. While in Pasagisia, I met a girl and her name is Mommy. Ich habe in Pasagisia ein junges Mädchen kennengelernt und ihr Name war Mommy. She's adorable. Sie ist einfach so wunderbar. I found out that she's a twin today and she can't be more than 3 years old. Ich habe herausgefunden, dass sie Zwilling eigentlich ist und dass nicht mehr als 3 Jahre alt sein kann. She doesn't say a word but is completely aware of what's going on. Sie spricht nicht ein Wort, aber sie ist so aufmerksam und sie weiß alles, was um sie herum passiert. I actually learned her name from her uncle. She wouldn't even tell me. Ihren Namen wusste sie eigentlich nur durch ihren Onkel, weil sie ihren Namen nicht selbst verriet. Today I was looking for her, and this is 3 days later after I had met her. Also 3 Tage später, nachdem ich sie das erste Mal gesehen hatte, schrieb ich in mein Tagebuch: Heute habe ich nach ihr gesucht. I was looking for her amidst the crowds, and we were handing out clothes. Ich habe inmitten der Menge einfach sie gesucht, als wir da Kleider ausgaben. And all of a sudden. Und ganz plötzlich geschah es. I feel a hand come from behind. Da war diese Hand, die irgendwie von hinten kam. And take my hand. Und sie ergriff meine Hand. And I hung out for her the whole afternoon. Und den ganzen Abend war ich dann dort. When we had to leave, I cried. Als wir gehen mussten, musste ich zu weinen. She may never see her fifth birthday. Sie wird vielleicht ihren fünften Geburtstag nie erleben. And I'm not sure what broke my heart so much. Ich weiß nicht, was mein Herz so da zerbrochen hat. Maybe it's the fact the needs of the people here. Vielleicht ist das die Tatsache, dass diese Menschen dort so eine Not haben. Are so great that they succumb to greed. Sorry. Are so great that they. Die Nöte sind so riesig, praktisch, dass sie sich zu Kampf unter Gier unterwerfen, dem Geiz. Dass sie gierig werden, ja. Sie gierig werden. But Mommy was never like that. Mommy war nie so. She was an angel. Sie war wie ein Engel. She had the most adorable, innocent smile. Sie war einfach so unschuldig. Es war einfach anbetungswürdig, wie sie lächelte. She wasn't one of those who kept coming for more and more food or toys. Sie war nicht die Person, die da kam und mehr Essen haben wollte oder irgendwelche Spielsachen. She just wanted love and attention. Sie wollte einfach nur Liebe haben und Aufmerksamkeit. And that's what all these kids need. Und das ist das, was all diese Kinder brauchen. An unconditional love. Bedingungslose Liebe. This is why we are doing this. Das ist der Grund, warum wir das tun. Not to discipline them or to keep them organized, which is impossible. Nicht irgendwie so, um sie zu disziplinieren, sie zu erziehen oder sie irgendwie zu organisieren, was eigentlich überhaupt unmöglich ist. But to show them Jesus Christ's love. ihnen einfach die Liebe Jesu Christi zu zeigen. Which they may never experience. Die sonst nie erleben würden. This is just one person. Das ist nur die Geschichte von einer Person. And I would go back to Liberia just to see her. Und ich würde einfach nach Liberia zurückgehen, einfach um sie wiederzusehen. Now I could tell you stories all evening. Und ich könnte den ganzen Abend solche Geschichten erzählen. About other kids and other relationships that team members had with kids like this. Über andere Kinder oder über Kinder, mit denen andere Teammitglieder einfach Beziehungen erleben konnten. But I think the biggest reason that I'm on stage right now. Aber ich glaube, der wichtigste Grund, warum ich jetzt hier auf der Bühne gerade stehe. Kind of piggybacks on what Pastor Rob and Rob talked about this morning. Und ich glaube, das passt zusammen mit dem, was Pastor Rob heute früh sagte und auch Rob Soprano. A few days ago, I was thinking about what I wanted to talk about tonight. Vor ein paar Tagen dachte ich darüber nach, was ich heute Abend wohl erzählen würde. And God showed me a Bible verse. Und Gott hat mir einfach einen Bibelvers gegeben. It's Matthew 9:37 and 38. Matthäus 9, Vers 37 und 38. It says the harvest is plentiful, but the workers are few. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. So pray to the and Jesus says that. Das sind Jesu Worte. So pray to the Lord who is in charge of the harvest and ask him to send more workers into his fields. Betet darum den Herrn der Ernte, dass noch mehr Arbeiter schickt, die seine Ernte einbringen. I think it's no coincidence that Liberia is the second poorest country in the world and Austria is one of the number one places to live in the world in terms of standards of living. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass eben genau Liberia eines der ärmsten Länder in der Welt sind. Und dass man von Österreich sagt, dass es der beliebteste Platz auf der Erde ist, wo man gerne lebt. We are Liberia's counterpart. Wir sind genau das Gegenteil von Liberia. I have no doubt that this partnership has been anointed by God. Ich habe keinen Zweifel, dass eben diese Partnerschaft von Gott herbeigeführt und gesalbt wurde. Where Liberia lacks, we have an abundance. Da, wo Liberia Mangel hat, da haben wir Überfluss. And where we lack, Liberia has an abundance. Und wo wir Mangel haben, da haben sie in Liberia Überfluss. When our team arrived in Liberia, most of us had an idea of where our skills and fortes lied, but we really didn't know until we were able to put it into action. Als wir nach Liberia gekommen sind, hatten wir nicht wirklich so, wir haben ein bisschen gewusst, was vielleicht unsere Fähigkeiten sind, die wir irgendwie einsetzen könnten oder was wir da brauchen können. Aber praktisch, wir hatten es nicht wirklich gewusst, bevor wir wirklich angefangen hatten zu dienen. The same goes for this church. Und das Gleiche gilt eigentlich für die Gemeinde hier. Each of us has a talent that God is ready to put into action. Jeder von uns hat ein Talent, eine Gabe, wo Gott schon nur darauf wartet, sie einfach einsetzen zu können. Many of you are already involved with this mission, whether financially or through prayer. Und viele von euch sind schon in diese Mission involviert, sei es finanziell oder vielleicht durch Gebet. But I'm convinced that God will plant that seed of Liberia in your heart if you just allow him to. Aber ich bin noch viel mehr überzeugt, dass Gott einfach diesen Samen der Mission für nach Liberia einfach in euer Herz hineinlegen wird, wenn das nur erlaubt, bei jedem. We don't need people to just go to Liberia, although we do. Wir brauchen nicht zuallererst Leute, die dorthin gehen, auch wenn das schon wahr ist. Especially athletes that want to go on a 9-hour hike to 16 villages that no one's ever been to yet. Ja, wir können zum Beispiel Sportler brauchen, die bereit sind, einfach 9 Stunden da zu wandern, um einfach Dörfer zu besuchen, die wir noch nicht erreicht haben. We need administrative help. Aber wir brauchen auch Hilfe bei der Verwaltung der ganzen Dinge. With logistics. Auch mit der Logistik. We need creativity. Wir brauchen Kreativität. How can we fundraise here in Vienna? Wie können wir zum Beispiel Fundraising betreiben hier in Wien? There are so many opportunities for each one of you in this church. Es gibt so viele Gelegenheiten für jeden einzelnen von euch hier in der Gemeinde. If you don't know where to fit in, just talk to Rob Soprano or Rob or myself or anyone else that went on the team. Keine Ahnung habt, wo ihr da vielleicht in das Bild hineinpasst. Ich spreche einfach mit Pastor Rob, mit mir oder mit Rob Soprano. It's our chance to change history. Das ist einfach unsere Möglichkeit, die Geschichte zu verwandeln und zu verändern. And you can be part of that history. Und von dieser Geschichte könnt ihr einen Teil haben. Thank you. Dankeschön. Okay, this is Zach. Everybody knows Zach? Das ist Zach. Zach is like a professional soccer player. Er ist ein professioneller. Also er ist Fußballspieler. He's here as a missionary. Er ist hier als Missionar. And he really can kick a soccer ball well. It's really cool. Er ist auch am Fußball gut. Go to it. Yeah. Thank you. Danke schön. I think. Okay, well, I think by now, ich denke jetzt inzwischen, most of you probably have an idea for what Liberia is like. Habt ihr alle so eine gewisse Vorstellung schon bekommen, wie Liberia einfach ist? And the difference that the kids, dieser Unterschied, den die Kinder ausmachen, and the community and the culture can have on your life. Und diesen Unterschied, den die Kinder, die Gemeinschaft dort und auch die Kultur auf euer Leben haben kann. Diese Wirkung. So I want to talk a little bit about why God led me to go on the trip and how he spoke to me through it. Ich möchte einfach ein bisschen darüber erzählen, wie Gott mich hier auf diese Missionsreise geführt hat und wie er mich zur Entscheidung geführt hat zu gehen. In preparations leading up to the trip, bei den Vorbereitungen hin zu diesem Trip, Pastor Rob talked to us about our expectations. Hat Pastor Rob uns gefragt nach unseren Erwartungen. And he told us that with a trip like this, und er sagte uns, wenn man zu einer Missionsreise antritt, God wouldn't call you to come unless you were going to need him in the midst of it. Würde Gott dich dazu nicht berufen, wenn du ihn nicht inmitten dieser ganzen Aktion wirklich brauchen würdest. And this is something that really stuck with me through all my preparation and the entire trip. Und das ist etwas, was irgendwo mir im Herzen und im Sinn blieb, die ganze Zeit, wo ich mich eben vorbereitete für diese Reise. I knew God had called me to go. Ich habe gewusst, dass Gott mich dazu berufen hatte, eben dorthin zu kommen. And so the only thing on my mind was really what he was going to reveal to me. So war einfach der Gedanke, der mich in meinem Kopf beschäftigte, einfach der, was würde mir Gott dort zeigen, was würde mir offenbaren. I felt like he kept pressing preparation, preparation, preparation. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass er mich immer wieder drauf drängt und sagt, bereite dich vor, bereite dich vor, bitte bereite dich vor. So I trained some physically. Und so habe ich dann ein bisschen trainiert, damit ich körperlich fit bin. And I studied spiritually. Ich habe geistlich einfach auch studiert und mich so vorbereitet. And began mental preparations. Und dann habe ich mich auch ranglich vorbereitet. And I thought God was going to stretch me a lot. Und ich habe gedacht, dass Gott mich wirklich dort strecken und erweitern würde. I thought I was going to go there and it was going to be a really tough physical week. Und ich habe gedacht, ich würde dorthin kommen, das wird eine sehr, sehr schwierige, vor allem körperlich schwierige Zeit werden. And it was hot. Ja, und es war auch heiß. And the kids were draining. Und die Kinder, die haben einfach Kraft gekostet. And I was really tired. Und ich war sehr müde. But in the midst of it, I found myself thinking, God, is this it? Aber inmitten von all diesem habe ich mir gedacht, Gott, ist das schon alles? I kind of expected a little more. Ich habe hier irgendwie noch mehr erwartet. And then, aber dann geschah es, things changed. Dass sich Dinge wirklich geändert hatten. And it wasn't in the way I expected it to at all. Und es war nicht im geringsten so, wie ich es erwartet hatte. I found out that Vanna, who was a member of the team, ich habe herausgefunden, dass der Werner, der ein Teil des Teams war, was going to be sharing his testimony in a worship service. Dass der Werner einfach sein Zeugnis geben würde in einem Anbetungsgottesdienst. And so I prayed for effectiveness and for clarity in the message that he was presenting. So hatte ich gebetet, dass da einfach eine Wirksamkeit und eine Klarheit in seiner Botschaft liegen würde. When the time came for him to tell his story, und als der Moment kam, wo er dann seine Geschichte erzählen sollte, I was really surprised by how hard it hit me. War ich total überrascht, wie sehr mich das betroffen hat. I'm not the type of person that cries much. Jetzt bin ich die Person, die irgendwie dazu neigt, immer zu weinen oder so. But seeing this 115-kilo man on his knees crying just broke my heart. Aber zu sehen, wie dieser Mann, ein riesiger Mann, einfach 115 Kilo, wie er auf seinen Knien war und weinte, das brach mein Herz. It was kind of a theme that stuck with me for the entire trip. Und das war irgendwie das Thema, was dann irgendwie mich begleitete die ganze Reise. This idea of death and the role it plays in our lives. Diese Vorstellung von Tod und welche Rolle der Tod in unserem Leben spielt. In my personal devotions one night, in meiner persönlichen Andacht, I was kind of listening to some praise and worship music. Hörte mir so eine Lobpreismusik an. The theme to it was death. Genau das Thema war dort der Tod. I was really caught off guard. Und ich bin da völlig unvorbereitet erwischt worden. So I opened my Bible. So öffnete ich nur meine Bibel. And I prayed for God to lead me to an encouraging verse. Und bat Gott, bitte Herr, führ mich doch zu einem Wort, was mir Ermutigung gibt. He led me to the story where Absalom kills Amnon. Und er führte mich zu der Stelle, wo der Absalom den Amnon tötete. And so I read the story. Ich las diese Geschichte. And I tried to take from it what I could. Und ich versuchte irgendwie etwas für mich herauszubeziehen. But I still found myself wondering, what is going on? Und ich war da und dachte so, was ist denn hier los? I didn't imagine that death would really be the thing on my mind the most. Ich hätte überhaupt nicht erwartet, dass praktisch der Tod wirklich das sein würde, was meinen Sinn am meisten beschäftigen würde. So I had taken a book with me called Crazy Love. Ich hatte ein Buch dabei, das nennt sich Verrückte Liebe. And I opened it up to the section I was in. Und dann habe ich es dann aufgeschlagen an die Stelle, wo ich gerade am Lesen war. And I was thinking, okay, crazy love, this has to be encouraging. Und habe mir gedacht, ja, eine Liebe, die wirklich voll verrückt ist, das muss doch ermutigen. The title of the chapter was, you might not make it through this. Der Titel dieses Kapitels war, es kann sein, dass das vielleicht nicht überlebst. And so I kind of looked at God and said, really? Blickte nur zu Gott und dachte, also wirklich? I began reading. Also fing ich an zu lesen. First reference in the chapter was James 4:14. Und der erste Versbezug war Jakobus Kapitel 4 Vers 14. And in my spiritual preparation, I felt like God had placed on my heart to study James. Und als ich mich geistig vorbereitet hatte für diese Reise, hatte ich irgendwie den Eindruck im Herzen, als würde Gott mir sagen, schau, studiere Jakobus. I was obviously attracted to the fact that this was the first reference in the chapter I was reading. Und das hat mich dann wirklich angezogen und mich also wach gemacht, dass das sagst, das ist ja der erste Vers in diesem Kapitel hier, in diesem Abschnitt hier. And the verse says, what is your life? It is but a mist that appears for a while and then vanishes. Was ist dein Leben? Dein Leben ist nur ein Hauch, der kurz erscheint und dann wieder verschwindet. I thought, okay, well, I don't know what to do with that. Ich dachte mir, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. I kind of left it at that for the day. Jetzt blieb ich es dabei für diesen Tag. But throughout the rest of the trip, aber für die restliche Reise dann, I had this overwhelming sense someone had died. Hatte dieses überwältigende Gefühl, dass irgendwer da verstorben sei. I don't know if I can be sure of this. Und ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt dessen sicher sein kann. But I really felt like it was a spiritual awareness. Aber es war, als wenn es irgendwie so ein geistliches Bewusstsein war. By the end of the trip, I had myself convinced. Aber am Ende der Reise hatte ich mich dann selbst irgendwo da überzeugt, that either someone in my family had died, dass entweder jemand in meiner Familie verstorben wäre, or I was going to die on the trip home. Oder dass ich sterben würde auf dem Rückweg nach Hause. But then I got back. Und dann war ich plötzlich hier. And everyone in my family was fine. Und alle in meiner Familie, sie waren einfach gesund. Despite not taking malaria pills, I was fine. Und obwohl ich keine Malaria-Pillen genommen hatte, ging es mir auch gut. And so I began to wonder, what's going on? Und so fing ich an, mich zu fragen, also was denn hier los? I began to journal. Also ich habe dann angefangen, am Tagebuch weiter zu schreiben. And ask God, why would you press death on me if no one died? Warum würdest du mir diesen Eindruck des Todes aufs Herz legen, wenn eigentlich niemand verstorben ist? I was just kind of writing out questions and things I thought about. Und so schrieb ich da eine Frage nach der anderen einfach auf und Gedanken, die ich dazu dachte. I started to wonder, what does death mean? Und fing ich mich an zu fragen, was bedeutet eigentlich Tod? For me, death means letting go. Für mich bedeutet Tod einfach loszulassen. And so, just out of curiosity, I went to Google. Und so einfach aus Neugier habe ich mich ans Google gesetzt. And I was trying to think, okay, how do I put letting go in to find scripture references? Ich habe mir dann gedacht, so wie kann ich denn da dieses Loslassen irgendwie dazu nutzen, um Schriftreferenzen zu finden? I decided letting go kind of means like putting God first. Und ich entschied mich dann einfach, das so zu sehen. Loszulassen bedeutet doch einfach, Gott an die erste Stelle zu setzen. So I typed in putting God first. Und so habe ich dann das eingetippt, Gott an erste Stelle setzen. I clicked on one of the links. Dann bekam ich verschiedene Links und ich klickte eins an. And the first reference that popped up was Matthew 6:33. Und das erste, was ich dort bekam, war Matthäus 6, Vers 33. The verse says, but seek first his kingdom and his righteousness. Wo es ja heißt, trachte zuerst nach dem Himmelreich und nach seiner Gerechtigkeit. And all these things will be given to you. Und alles wird euch hinzugefügt werden. That was impacting enough. Und das hatte eine ausreichende Wirkung in mir. But the crazy part was, was dann wirklich verrückt war, war, that my prayer partner had received the same verse for me. Dass mein Gebetspartner den gleichen Vers für mich empfangen hatte. While we were there, the prayer team, als wir dort waren, war es so, dass das Gebetsteam hier had taken time to pray for an unnamed person in an envelope. Sich Zeit genommen hatte, einmal für verschiedene Personen des Teams zu beten, wobei sie nicht wussten, wer es war in einem Brief versteckt. So they were praying for whoever was in there who they didn't know. Sie haben einfach gebetet über diesen Brief Briefumschlag und sie wussten nicht, wer da drin beschrieben war. And they wrote down what they had been given by the Lord. Und es wurde einfach draufgeschrieben, was der Herr einfach gegeben hat für diese Person. And I had seen this in my email. Ich habe es dann später gesehen in meinem E-Mail. The verse they were given and what they wrote. Der Vers, den die Person gekommen ist und was der geschrieben hatte. But I couldn't really remember what they said. Aber ich konnte mich dann nicht erinnern, was dann wirklich gesagt hatten. So I went back and I pulled it up. Kam dann zurück und dann habe ich es mir wieder rausgesucht. The verse that was there. Der Vers dort war. Was followed by a little portion that said, "Let go of whatever holds you." Und dieser Vers war gefolgt von einem kleinen Satz, der ungefähr so ging: Lass alles los, was auch immer dich festhält. And as I began to think about what really holds me back in life. Und als, dann habe ich angefangen, wirklich drüber nachzudenken, was im Leben mich irgendwie da festhält. I settled on my family. Und ich habe so verschiedene Gedanken gewählt, sagte dann zum Beispiel meine Familie vielleicht. It's not really their fault. Und es ist eigentlich nicht wirklich ihre Schuld. It's more my fault. Eigentlich liegt es mehr an mir. They hold me back because I desire so much to be around them. Sie halten mich irgendwie zurück, weil ich so diesen Wunsch habe, einfach bei ihnen zu sein. I was really, really hit with this hard. Das hat mich dann wirklich hart getroffen. And I knew that God was trying to tell me something. Und ich habe dann gewusst und erkannt, dass Gott versucht, mir etwas zu sagen. So I began to pray. So fing ich an zu beten. And I said, God, are you trying to tell me that I need to let go of my family? Gott, versuchst du mir zu sagen, dass ich einfach meine Familie loslassen muss? And he asked me. Der fragte mich im Gegenzug. Are they holding you back? Halten sie dich zurück? And I thought, yeah, actually they are. Ich habe dann gedacht, ja, eigentlich ja. I was stuck making the decision. Und da war ich dann und dann traf ich die Entscheidung. Am I willing to give up my family in search of what God has for me? Ich war irgendwie so scheinbar in der Klemme. Bin ich bereit, meine Familie loszulassen und sie abzugeben, um das zu erhalten, was Gott für mich hat? I honestly feel like that's probably what God is calling me to do. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, das ist das, wozu Gott mich gerade beruft. I don't know how to tell my family that. Ich weiß nicht, wie ich das meiner Familie irgendwie beibringen kann. I might just wait and see how it plays out. Und vielleicht muss ich einfach warten und sehen, wie sich dann das alles entwickelt. But I was blown away by how God had so clearly revealed this. Aber es hat mir völlig einfach, wow, wie hat Gott das einfach offenbart? And I think that's the way God works. Und ich glaube, dass Gott genau so einfach wirkt. Rob said to expect the unexpected. Rob sagte, wir müssen einfach das Unerwartete erwarten. And this had obviously never crossed my mind. Und das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Now I have to give God control. Jetzt muss ich aber die Kontrolle ganz Gott geben. And I have to go to him and give my family to him. Und ich muss vor ihn treten und ihm meine Familie übergeben. And for me it took going to Liberia to understand this. Und für mich hat das gebraucht, dass ich nach Liberia gehen würde, um das zu verstehen. I just want to challenge you. Also möchte ich euch jetzt herausfordern. To look into your life and see what's holding you back. Schaut einfach in euer Leben hinein und bedenkt einmal, was euch da zurückhält. I would say chances are. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sehr wahrscheinlich ist. That probably about 90% of us put something above God. Dass vielleicht 90% von uns, das wären fast alle, etwas über Gott stellen. And until we truly let go of what's holding us back, und bis wir nicht wirklich völlig loslassen, was uns zurückhält, God's not going to be able to use us. Wird Gott nicht in der Lage sein, uns tatsächlich zu verwenden. So just think about that. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Okay, we have Cedric. Cedric was our cameraman. Der Cedric war unser Kameramann. And as a cameraman, you never get photos taken of you. Und als Kameramann kann man nie von sich selbst Fotos machen. I was trying to take as many as I could have said. Also habe ich versucht, von ihm möglichst viele Fotos zu machen. Did you take any shots of yourself? Hast du einige Fotos auch von dir gemacht? Five photos. Your camera's so big, it's hard. So vielleicht 4-5 Fotos so. Aber die Kamera ist so groß. Ja. Wie Rob schon gesagt hat, der Nachteil ist vielleicht, dass man als Kameramann keine Fotos von sich selber hat. As Rob said, as a cameraman, you have the disadvantage that you don't have any pictures of yourself. Aber du bekommst einen viel besseren Einblick von den Leuten, von denen man Fotos macht. But you have a really good view of the people that you're taking pictures of. Ich kam mir ein bisschen so eine Position vor wie eine dritte Person, also am Rand und beobachten. I was like the third person. I was like on the outskirts looking in. Das war einfach total interessant, wie Gott in jeden einzelnen von den Teilnehmern einfach gewebt hat. And it was really amazing to see how God worked in every single part. Bevor wir nach Liberien gefahren sind, haben wir Interviews gemacht, oben in der Gemeinde. Before we went to Liberia, we did some interviews upstairs. Mit allen oder fast allen Teilnehmern, die an dem Trip teilnehmen würden. With most all of the team members. Und wir haben unter anderem gefragt, was du glaubst, was du machen wirst auf diesem Trip. One of the questions was, what do you think you'll be doing on this trip? Und es war ziemlich interessant, was Leute sich vorgestellt haben, wo sie denken, dass ihre Talente sind und wo sie denken, dass sie in Liberien das einsetzen können. And it's really interesting to see where people think their talents lie and what they thought they'd be doing in Liberia. Aber noch viel interessanter war es, wie es dann im Endeffekt in Liberien war. But even more interesting was how it really panned out in Liberia. Dass man wirklich gesehen hat, dass Gott wirklich in Control war und die Leute da positioniert hat, wo er sie haben wollte. We could see that God really put people where they were supposed to be and positioned them in their places. Und man hat wirklich einfach das Herz gesehen von den Leuten. And you could really see people's hearts. Obwohl sie vielleicht etwas anderes gemacht haben, wie sie sich am Anfang es vorgestellt haben. Although they were doing something other than what they expected. Izzy und Ori zum Beispiel haben die Mädchen unterhalten. For example, mit ihnen gespielt. Izzy and Audrey played with the girls. Und es heißt ja immer, dass Jungs immer schlimmer sind als Mädchen. And they always say that boys are naughtier than girls. Aber ich glaube, in Liberien trifft das nicht zu. But in Liberia, that's not true. Es war wirklich ein Klassenraum mit vielleicht 80 Mädchen. There was a classroom with 80 girls. Die Audrey und Izzy an die Wand gedrückt haben. That were against the wall. From Audrey and Izzy. Und ihnen einfach die Luftballons und die Buntstifte und Zettel aus der Hand gerissen haben. And they were just grabbing all the papers and the crayons and the balloons. Ich hätte ihnen gerne geholfen, aber ich wollte das Ganze filmen. I would have loved to help them, but I wanted to film it instead. Aber sie haben es auch ohne mich gut überstanden. But they did well without me. Und man hat wirklich bei jedem Einzelnen gesehen, zum Beispiel Michi ist total aufgeblüht in dem Medizinsministry. And you could see, for example, Michi totally blossomed in the medical clinic. Durch dieses Beobachten von den Leuten ist mir eins für mich selbst sehr stark aufgefallen. And just through observing the team, something really hit me. Ich bin wahrscheinlich der ungeduldigste Mensch in der ganzen Welt. I am probably the most impatient person on the whole earth. Ich werde schon nervös, wenn ich vor der Mikrowelle warten muss. I get nervous just waiting for the microwave, standing in front of the microwave. Und so war es auch in Liberien, dass ich ziemlich ungeduldig war. And that was the same in Liberia, that I was pretty impatient. Und Gott hat mir in meinem Leben schon einige Lehren dahin erteilt, dass ich doch geduldiger werden soll. And God gave me some lessons in my life already that I should be more patient. Aber hier habe ich einfach gemerkt, ich arbeite in einem christlichen Fernsehsender. I work in a Christian TV station. Aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl gehabt, dass das nicht alles ist, dass ich noch mehr für Gott tun will und dass ich irgendwie auf einer Stelle mich bewege und nicht vorwärts komme. And I just thought, well, I still think that's not enough. I'm not doing enough for God, and somehow I'm just standing still. Und es ist einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und es ist, ich mich in eine ganz andere Richtung bewege. Und es mir, ich immer ungeduldiger einfach wieder wurde. I just felt like this isn't really where I'm supposed to be, and I got more and more impatient. Und dann habe ich das halt gesehen mit diesem Beispiel, dass die Teilnehmer einfach woanders eingesetzt wurden, wo sie sich eigentlich vorgestellt haben. And then I saw that the people were placed in other places than they had imagined. Und sie haben es ausgehalten. And they endured it. Und sie sind darin richtig aufgeblüht. And actually they really blossomed there. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass man muss nicht wirklich etwas tun. What I noticed also is that you don't have to do something. Außer sich Gott zur Verfügung zu stellen. Other than be available to God. Wie Audrey eben schon gesagt hat, man musste einfach nur seine Hand hängen lassen. Just like Audrey said, just let your hand go there. Und die Kinder streiten sich darum. And the kids are going to fight over that. Ich glaube, es ist allein, dass die so begeistert waren, dass man ein weißer Mann war. And I think that they were just so excited to see a white person. Aber da muss man sich erst mal überlegen, man muss nur ein weißer Mann in Afrika sein und schon macht man Kinder glücklich. But you have to imagine that you just have to be a white person in Africa and you make them happy. The children happy. Es war ein kleines Mädchen. It was a little girl. Ich hatte nicht viel Kontakt mit den Leuten an sich, so. I didn't really have so much contact with the people. Weil ich einfach wirklich versucht habe, für die Dokumentation nicht anwesend zu sein, dass sie mich nicht so viel bemerken. Well, I tried to just be in the background as much as possible, so they wouldn't notice me. Was natürlich mit einer Kamera ziemlich schwer ist, wenn die Kinder die sehen. It's kind of hard when you have a camera in your hand and the kids are waving in front of it. Es ist egal, wo man ist auf der Welt, sobald eine Kamera da ist, sind Kinder auch glücklich. Doesn't matter where you are in the world, as long as a camera is there, the children are happy. Sie kam einfach neben mir, wir sind in Pasargisia angekommen. We arrived in Pasargisia and there was a little girl. Und es hat sich neben mich gesetzt. And she sat next to me. Und hat gesungen. And she sang. Ein Satz. One sentence. Die gleiche Melodie. The same melody. Ich konnte es nicht verstehen, es war in ihrer Sprache. I couldn't understand it, was in her language. Aber sie hat 20 Minuten lang gesungen. But she sang it for 20 minutes. Und sie war super glücklich. And she was so happy. Sie hat mich angestrahlt. She just smiled at me. Und hat es einfach genossen, dass ich ihr zugehört habe. And she was just so happy that I listened. Danach habe ich das Mädchen nie wieder gesehen. I never saw her again. Aber ich war stolz auf mich, dass ich 20 Minuten ausgehalten habe. I was just so proud of myself that I endured for 20 minutes. Und ich glaube, warum ich hier heute stehe, ist einfach. And the reason I'm standing here tonight. Ist, dass ich wirklich jeden Einzelnen ermutigen will, dass du, auch wenn du glaubst, du kennst deine Talente noch nicht so wirklich oder du weißt nicht, was du machen willst oder was du kannst. And even if you're here tonight and you don't really know what your talents are, you don't know what you can do. Und du hast Selbstzweifel und all das Ganze. And you experience self-doubt. Reicht es einfach nur ein simples Gebet? It just needs a simple prayer. Dass du Gott wirklich darum fragst, dass er dich gebraucht. That you ask God, simply use me. Und wie gesagt, man muss dann nicht mehr viel dazu tun und Gott wird dich gebrauchen. And you don't have to do much because God will use you. Und es ist vielleicht egal, ob es jetzt in Liberien ist oder hier in Wien. And it doesn't really matter if it's here in Liberia or in Vienna. Aber es ist wichtig, dass man wirklich dieses Gebet spricht und wirklich den Segen, den man bekommt, auch weitergibt. But it's just important to pray this prayer and that the blessing that you receive, you give it on. Das ist mir wieder das Beispiel, das der Marco gegeben hat vor einigen Wochen mit dem Herz, das Blut empfängt und Blut weitergibt. Like this example that Marco gave a couple of weeks ago about the heart. The heart receives blood and then it gives blood further. Genau, das ist, was ich sagen würde. It says in Acts chapter 4. In Apostelgeschichte, Kapitel 4 heißt es. I'm sorry, not 4. 14. Starting with verse 36, it says... Also Apostelgeschichte 4. From Attilia, they sailed back to Antioch. 14. 26. From Attilia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work that they now completed. Und von dort segelten sie ab nach Antiochia, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan hat. And how he had opened the door of faith to the Gentiles. Und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. And they stayed there a long time with the disciples. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. What we are doing today is a biblical thing. Was wir heute tun, ist eine biblische Sache. Gathering the church together and sharing all that God has done. Wir versammeln die Gemeinde und erzählen all das, was Gott getan hatte. Now go to chapter 16. Und geht mal ins Kapitel 16. Starting with verse 6. Und ich lese dort ab Vers 6. One of the most important texts in the Bible. Und einer der wichtigsten Verse in der Bibel. Paul and his companions traveled through the region of Phrygia and Galatia. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft. Having been kept by the Holy Spirit from preaching the gospel in the province of Asia. Nachdem sie vom Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in der Provinz Asien zu reden. Why would the Holy Spirit hinder anybody from preaching the gospel? Wieso würde der Heilige Geist jemanden davon abhalten, das Evangelium zu predigen? Because God goes where he is wanted. Aus dem einfachen Grund, weil Gott will, dass jemand dorthin geht, wo er gewollt ist. Verse 7. When they came to the border of Mysia. Vers 7. Als sie aber gegen Mysien hinkamen. They tried to enter Bithynia. Versuchten sie nach Bithynien zu reisen. But the Spirit of Jesus would not allow them to. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Wasn't God's timing. Es war nicht die Zeit Gottes. So they passed from Mysia and went down to Troas. Als sie aber an Mysien vorüberzogen, gingen sie nach Troas hinab. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Come over to Macedonia and help us. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen. Concluding that God had called us to preach the gospel to them. Da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Who is the Macedonian man? Wer war dieser mazedonische Mann? The scripture never tells us that Paul actually met him. Die Bibel erwähnt nicht, dass Paulus diesen Mann also wirklich getroffen hätte. When I was 23 years old, aber als ich 23 Jahre alt war, I was teaching this text, habe ich ja über diesen Text gesprochen. And God just spoke to my heart, und Gott hat zu meinem Herzen gesprochen, that this Macedonian man, dass da dieser mazedonische Mann in der Vision the hearts of people, die Herzen von Menschen repräsentiert, crying out, die laut rufen for a salvation, für eine Errettung, that they don't even know exists. Von der sie noch nicht einmal wissen, dass es diese Rettung gibt. It's the heart of people crying out for a salvation that they don't even know exists. Er stellt das Herz von Menschen dar, die nach einer Errettung rufen, von der sie gar nicht wissen, dass es gibt. I came to Austria responding to this text. Und ich bin nach Österreich gekommen, indem ich auf diesen Text hier reagiert habe. Denn in meinem Herzen war so ein Österreicher, ein österreichischer Mann, der gesagt hat, komm herüber und hilf uns. I've never met that man. Und ich habe diesen Mann nie kennengelernt, bin ihm nie begegnet. But I have. Aber auf andere Weise bin ich ihm doch begegnet. Because this man represents the hearts of people. Denn dieser Mann repräsentiert das Herz von Menschen. Crying out for a salvation that they don't know exists. Die nach einer Errettung rufen, von der sie gar nicht wissen, dass es gibt. Been here 25 years. Ich bin jetzt seit 25 Jahren this hier. This is one of the most difficult. It is called the graveyard of missionaries. Und das ist wirklich einer der schwierigsten Boden. Man nennt es auch sozusagen den Friedhof der Missionare. It's like trying to plant a garden on concrete. Es ist so, als ob man einen Garten auf Beton anlegen wollte. But the word of God is powerful and it can break even concrete. Aber das Wort Gottes ist mächtig und es kann auch Beton durchdringen. And 25 years later we have a fantastic church. Und nach 25 Jahren haben wir hier eine ganz wunderbare Gemeinde. Which is the best people you would ever want. Mit den tollsten Menschen, die man sich vorstellen kann. We have such gifted people. Wir haben so begabte Menschen. And you don't even know who you are. Du weißt gar nicht, wer du wirklich bist. You don't know who you are. I guarantee it. Because if you knew who you are, ich garantiere dir, denn wenn du wüsstest, wer du wirklich bist, you would laugh your head off. Würdest du wahrscheinlich lauthals lachen. And that's why Abraham, God told Abraham to name his son Isaac. Und deswegen hat Gott dem Abraham gesagt, er soll seinen Sohn Isaac nennen. Because if you knew God's plan for you, you would laugh. Denn wenn du den Plan Gottes für dein Leben erkennen würdest, würdest du zum Lachen beginnen. Because Isaac or Isaac means laughter. Denn Isaac bedeutet nämlich Lachen. I want you to name your son laughter. Und hat gesagt, ich möchte, dass du deinen Sohn Gelächter nennst. Because you're going to have him in an old age. Denn du wirst ihn in einem sehr hohen Alter haben. Abraham, you don't even know who you are. Und Abraham, du weißt gar nicht, wer du bist. You are the father of many nations. Du bist der Vater vieler Völker. You don't see yourself like I see you. Du siehst dich nicht im gleichen Licht, so wie ich dich sehe. And this is why this theophastic prayer seminar is so important. Und deswegen ist auch dieses Seelsorgeseminar, das wir unter der Woche haben, so wichtig. Because Satan wants us to believe lies about ourselves. Denn Satan möchte, dass wir Lügen über uns selbst glauben. And God is in the process of neutralizing these lies. Und Gott ist dabei, diese Lügen zu neutralisieren. John chapter 8 verse 31. Johannes 8, 31. If you continue in my word, wenn du in meinem Wort bleibst, you will know the truth. Wirst du die Wahrheit erkennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird dich frei machen. It will set us free from lies. Und sie wird uns frei machen von Lügen. And we are just bound. Also Lügen, denen wir einfach verstrickt sind. It's just a continual process. Es ist einfach ein Prozess, der immer weiter fortschreitet. Into who God knows us to be. Dass man freigesetzt wird zu dem Menschen, in dem Gott uns schon so sieht. Some people here, you are called to live in Liberia. Manche von euch sind dazu berufen, in Liberia zu wohnen. You don't even know it yet. Und du weißt es vielleicht you gar could nicht. Not even imagine it. Und du kannst es dir auch gar nicht vorstellen. But everything that God has brought you through. Aber alles, was Gott verwendet hat und dich durchgeführt hat, the way God has wired you, oder so wie Gott dich einfach verkabelt hat in deinem Denken, he's brought you through, all die Situationen, durch die er dich hindurchgeführt are hat, leading you to this place. Führen dich an diesen einen Punkt hin. God has created us. Und Gott hat uns geschaffen. In Ephesians chapter 2, verse 10. Epheser 2, Vers 10. For we are his workmanship. Denn wir sind sein Werk. created in Christ Jesus, geschaffen in Christus Jesus, unto good works, zu guten Werken, that he has foreordained, die vorherbestimmt hat, that we should walk in. Dass wir in ihnen wandeln sollen. In John chapter 21, und Johannes Kapitel 21, after Jesus said to Peter, nachdem Jesus zu Petrus gesagt hatte, if you love me, feed my sheep. Also wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe. If you love me, feed my sheep. Wenn du mich liebst, weide meine if Schafe. You love me, feed my sheep. Zum dritten Mal, wenn du mich liebst, weide meine Schafe. And then he turned to Peter and said, und dann dreht sich hin zu Peter, Petrus. When you were young, you did what you wanted to do. Sagt er, Petrus, als du jung warst, hast du gemacht, was du wolltest. But when you were older, aber wenn du alt sein wirst, you will stretch forth your hand. When you are older, another will gird you. Aber wenn du alt sein wirst, sagt er, wird ein anderer dich gürten. And take you somewhere where you don't want to go. Und wird dich hinführen, wo du nicht hin möchtest. And you will stretch forth your hands and glorify God. Du wirst deine Hand ausstrecken und Gott preisen. There is a place where we don't want to go naturally. Es gibt Orte oder einen Ort, an dem wir natürlicherweise nicht hinwollen. It's the place where the Holy Spirit is taking us. Es ist der Ort, wo der Heilige Geist uns hinführen möchte. I mean, naturally, ich meine, natürlich gesehen, I don't fit in Austria. Passe ich nicht nach Österreich. It's just too cultured. Es ist irgendwie, I'm so, you know how I offend people a lot, you know, with things I say. Mir geht oft, I have to be like zeige. So careful not to offend people. Und ich muss wirklich so aufpassen, um Leute nicht vor den Kopf zu stoßen. I mean, if I was in the States, I'd be such a different person. Also wenn ich in Amerika bin, wäre ich ein ganz anderer Mensch. Like, in a culture that's very different than me. Aber hier bin ich in einem Kulturkreis, der sehr anders ist als ich bin. I had a couple of videos that I would show you, but they would offend people. Und ich habe ein paar Videos, die würde ich nicht gerne zeigen, aber wahrscheinlich würde der Anstoß daran nehmen. These kids had this. They were these like 10 kids were fighting, and they were just having the best time kicking each other. I was like, wow, this is so awesome. Und da waren diese 10 Burschen und die hatten da einen riesen Streit und haben sich da gegenseitig geprügelt, haben geraucht, yeah, haben sich gefilmt, haben gedacht, wow, das ist so super. And I thought I could never show this in ich habe gedacht, das kann ich nie zeigen. We couldn't even talk about it. Nicht einmal darüber sprechen. God takes us where he has prepared us for. Gott führt uns dorthin, an den Ort, für den er uns vorbereitet hat. The same lies that they face there, we face here. Und die gleichen Lügen, mit denen die Menschen dort konfrontiert sind, Satan is the same. Wir uns gegenüber. Satan ist überall der gleiche. He fills us with the same lie. Und füllt uns mit der gleichen Lüge. God loves you. Gott liebt dich. When you're good. Wenn du gut bist. But that's such a lie. Aber das ist eben eine solche Lüge. God loves me in my worst state. Denn Gott liebt mich selbst in meinem schlimmsten Zustand. Someone said this. Und jemand hat einmal gesagt, we are more wicked and evil, wir sind also boshafter, we are more sinful and evil, also wir sind sündiger und boshafter, than we would ever dare believe. Als wir es uns je vorstellen könnten. But we are more loved and accepted, aber wir werden auch mehr geliebt und angenommen, than we would ever dare hope. Das, als wir uns je zu hoffen wagen würden. So let's go back to that question I asked a few weeks ago. Und lass uns zurückgehen zu dieser Frage, die ich vor ein paar Wochen gestellt habe. Would you dare to believe, würdest du dich getrauen zu glauben, that the Holy Spirit, dass der Heilige Geist will show you, dir zeigen wird, what he wants you to dare to believe. Was er von dir möchte, dass du dich getraust zu glauben. Because we could dare to believe anything. Denn wir könnten uns getrauen, alles Mögliche zu glauben. But what does the Holy Spirit want me to dare to believe? Aber was möchte der Heilige Geist von mir, dass ich mich getraue, zu glauben? This is what we want to walk in. Und das ist es, worin wir gehen sollen. We want to be led by the Holy Spirit. Wir wollen durch den Heiligen Geist geführt werden. Want to hear his voice. Seine Stimme hören. This is why I am so blessed by my quiet time. Und deswegen werde ich so gesegnet in meiner stillen Zeit. It's coming up on 600 days on Tuesday. Und bald werden es am Dienstag werden es genau 600 Tage sein. And I've not missed a day. Und ich habe keinen einzigen Tag ausgelassen. And you know what I find? Und wisst ihr, was ich immer wieder entdecke? I tell you exactly. This is the truth. Und ich erzähle es euch, und es stimmt. When I really have to fight to get there. Dass ich wirklich darum kämpfen muss, diese Zeit zu haben. God is the most glorious. Aber wenn es wirklich hart ist, ist Gott wirklich am glorreichsten. When I was in Liberia, we were so busy. Als wir in Liberia waren, waren wir so beschäftigt. And then Dennis said, let's go out to dinner. Und dann hat Dennis gesagt, komm, gehen wir Abendessen. And then it was such a long ordeal. Und dann war das so eine ganz eine langgezogene Sache dieser Abend. We had to wait and wait with the drive so far. Wir mussten warten zuerst und dann mussten wir irrsinnig weit fahren. And I thought, oh, my quiet time, my quiet time. Und ich habe schon gedacht, nein, meine stille It's Zeit. Getting so late at night and es I'm so tired. Und ich bin schon so müde jetzt. We got home at 10 o'clock, I was wiped out. Und wir waren um 10 Uhr am Abend zu Hause und ich war wirklich Everything fertig. Inside of me said, just skip it one time, just skip it one time. Und alles in mir hat gesagt, bitte lass es einmal aus. Just one time. Ja, überspring es einfach Who nur für cares? Einmal. God doesn't care. Kümmert doch niemanden. But I Gott care. Auch nicht. Aber mich hat gekümmert. And I got alone. I put my earplugs on. I put my headphones on. Und ich habe geschaut, dass ich alleine bin, habe mir meine Kopfhörer aufgesetzt. Everybody was in the room, but I couldn't hear anything. Also alle waren da, aber ich konnte niemanden mehr hören. I opened the Bible. Und ich habe die Bibel aufgeschlagen. I wrote in my journal. Und ich habe mein Tagebuch auch Dear Father, geöffnet und hineingeschrieben, lieber Vater. It was a fight, but I'm here. Es war ein Kampf. Aber hier bin ich. And I tell you, the glory of God just filled the pages. Und ich kann euch sagen, wirklich die Herrlichkeit Gottes hat die Seiten dieses Tagebuchs gefüllt. The harder it is for me to get there. Ja, je schwieriger es ist, mich dorthin zu bringen. The more glory He shows me. Desto glorreicher, desto herrlich, mehr Herrlichkeit sehe ich dann. And this is 2 Corinthians 3. Und das ist 2. Korinther 3. Where we behold as in a glass. Wo wir jetzt sehen. Wie durch einen Spiegel. The glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. And this is the miracle of the New Testament. Und das ist das Wunder des Neuen Testaments. That God is waiting for us. Dass Gott auf uns wartet. When we come to Him in His Word. Wenn wir zu ihm kommen in seinem Wort. This is our strength. Dann ist das unsere Stärke. That we draw near to Him. Dass wir uns ihm nahen. James chapter 4 verse 7. Jakobus 4 Vers 7. Resist the devil and he will flee. Widersteht dem Teufel, widerstrebt dem Teufel und er draw flieht near von euch to God and God will draw near und to you. Naht euch Gott und Gott wird sich euch nahen. Resist the devil. Also widersteht dem Teufel. How do you resist the devil? Wie widersteht man dem Teufel? You resist the lie. Man widersteht der Lüge. To resist the devil is to resist a lie. Dem Teufel zu widerstehen heißt der Lüge zu widerstehen. You are a loser. Der Lüge, du bist ein Verlierer. I am not a loser in Christ. Nein, ich bin kein Verlierer in Christus. You'll nicht. Never succeed. Du wirst nie Erfolg haben. Devil, flee from me because I can do all things through Christ. Und du sagst, Teufel, flieh von mir, denn durch Christus vermag ich alles. Who strengthens me? Wer stärkt mich? And I resist the devil by speaking truth to him. Und ich widerstehe dem Teufel, indem ich Wahrheiten ausspreche. But where do I get the truth? Aber wo bekomme ich diese Wahrheit her? In his word. In seinem Wort, aus In seinem his Wort. Word. But the devil comes with another lie. Aber der Teufel kommt mit einer anderen Lüge. You are not worthy to read his word. Du bist nicht einmal würdig, sein Who Wort do zu lesen. You think you are? Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? God is a holy God. Gott ist ein heiliger Gott. Don't you know that? Verstehst du das How nicht? Can you approach a holy God, you sinful thing you Wie kannst are? Du zu einem heiligen Gott kommen, du als Sünder? I know your thoughts. Ich kenne deine Gedanken. I know your motives. Und ich kenne auch deine Motive. I know the things that go through your mind. Und ich weiß, was so deine you Gedanken gehen. Hypocrite. Du bist ein Heuchler. And we are listening to his voice. Und wir hören auf seine Stimme. When God says, "Come boldly." Und Gott sagt aber komm mutig. Come boldly to the throne of grace. Komm einfach mutig und zuversichtlich zum Thron der Gnade. And when I open the word. Und wenn ich das Wort öffne. By faith. Im Glauben I am aufmache. Coming to the throne of grace. Dann komme ich zu diesem Thron der Gnade. And when I write down the date. Und wenn ich dann das Datum oben hinschreibe. And I put the time in. Und mir auch die Zeit notiere. 22:03. Und da steht dann 22:03. And I write, Dear Father. Und ich schreibe, lieber Vater. My quiet time has begun. Meine stille Zeit mit dir hat begonnen. And the presence of God just ushers over me. Und diese Gegenwart Gottes wirklich umhüllt mich. By faith. Im Glauben. And it's not stress. Und es ist kein Stress it's not mehr trying da. To produce anything. Es ist auch nicht irgendwie eine Anstrengung, dass ich jetzt etwas Simply hervorbringen by möchte. Faith in the presence of God. Sondern ich komme einfach im Glauben in die Gegenwart Gottes. To have an encounter with the living God. Es geht darum, eine Begegnung zu haben mit dem Lebendigen. I was thinking on Wednesday. Und ich habe mir am Mittwoch erst gedacht. I have theophostic quiet time every day. Ich habe diese theophostische stille Zeit jeden Tag. Because theophostic prayer ministry is having an encounter with Christ. Denn in diesem Gebetsdienst geht es darum, dass man eine Begegnung mit Jesus hat. We had 130 people last Wednesday. 130 Menschen waren letzten Mittwoch da. We could have had 300. Und es hätten auch 300 sein können. I'm telling you, this emphasis will transform the church. Und ich kann euch sagen, dass dieser Schwerpunkt darauf kann die Gemeinde verändern. It will make us the church we want to be. Und es kann uns zu der Gemeinde machen, die wir gerne sein würden. A lot of things that they said, I already knew. Viele Dinge, die gesagt wurden, waren, wusste ich schon. The devil is a liar. Dass der Teufel ein Lügner ist. He has no authority. Und dass er keine Autorität besitzt. I know that. And I preached that 15 times. Und das habe ich auch schon 15 Mal in einer Predigt gehabt. But I don't know this. Aber das ist mir neu. And they said one thing, I just said bingo. Und eines wurde erwähnt und ich habe mir wirklich gedacht, your pain is not in your memory. Und da ging es darum, dein Schmerz liegt nicht in deiner Erinnerung. Your emotional pain does not come from your memory. Dein emotionaler Schmerz kommt nicht aus deiner Erinnerung. It comes from the emotions attached to the memory. Es kommt aus deinen Gefühlen, die an diese Erinnerung verknüpft sind. God can heal your emotion. Und Gott kann deine Gefühle heilen. And you can still have the memory of the event. Und du kannst dich dann immer noch an das an die Vergangenheit erinnern. But no longer have the pain. Aber nicht mehr länger diesen Schmerz dabei fühlen. Bingo, I like that. I've never heard that. Mir ist so ein Licht aufgegangen. That's now mine. Das gefällt mir. I will teach that in Africa the next time I go. Und das lehre ich dann auch in Afrika als nächstes Mal, wenn ich hinkomme. It would be so wonderful to have 300 of us on Wednesday. Es wäre so super, wenn wirklich 300 da wären am Mittwoch. Because if we're going to fulfill God's purpose for us. Denn wenn wir den Willen Gottes für uns erfüllen. If we're going to stand in heaven one day. Und wenn wir eines Tages im Himmel stehen. Do you know what our hope and our joy is in heaven? Wisst ihr dann, was unsere Hoffnung und unsere Freude sein wird im Himmel? In 1 Thessalonians chapter 2 verse 16. 1. Thessalonicher 2 Vers 16. It says our hope and our joy, what is it? Da steht da unsere Hoffnung, unsere Freude, was ist das? But is it not you? Seid es nicht ihr? Is it not you in the presence of God? Seid es nicht ihr in der Gegenwart Gottes? And for years, und jahrelang, I've had this burden in my heart. Habe ich diese Last auf meinem Herzen gespürt. I don't want to be in heaven. Und ich habe mir gedacht, ich möchte nicht im Himmel sein. And not have helped a multitude of third world people get there. Und möchte nicht einer Menge von Menschen aus der dritten Welt geholfen haben, auch those dort zu sein. Those people are our family. Diese Menschen sind unsere Familie. We will know their names. Wir werden ihre Namen we will kennen. Baptize them. Und wir werden sie taufen. They are a part of us. Und sie sind ein Teil von uns. We have adopted them. Wir haben sie adoptiert. That village is an extension of our church. Und diese Ortschaft ist sozusagen eine Außenstelle unserer Gemeinde. And I'm hoping that everybody in our church gets a chance to go there at least once. Und ich hoffe mir, dass jeder einmal die Gelegenheit hat, einmal dorthin zu kommen. Not 80%, not 60%. Nicht nur 60 oder 80% oder 20%. Everybody. Dass jeder einmal vielleicht dorthin kommt. Everybody. Everybody gets to go and visit and see what it's like. Dass jeder mal dorthin kommt und sieht, wie es dort ist. Everybody gets to taste it. Dass jeder das schmecken darf. But we all have our part now. Aber wir alle haben unseren Anteil jetzt. But the devil wants to neutralize us through lies. Aber der Teufel möchte uns neutralisieren. And those lies are so complicated. Und diese Lügen sind wirklich so kompliziert aufgebaut. And so complex. Und so komplex. That 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Das 2. Korinther 10 Vers 5. Calls them a stronghold. Sie eine Festung nennt. And Paul says our ministry is to rip down these strongholds. Und Paulus sagt, dass unser Dienst darin besteht, Festungen niederzureißen. It's like a fortress of lies. Das ist wie so ein Bollwerk von Lügen. So intricate that you wouldn't even recognize the lie. Und dies ist aber so versteckt, dass man es gar nicht als Lüge erkennt. It sounds so true. Und denn es klingt so wahr. Here's a big one that I grew up with. Und eine große Lüge, mit der ich Jesus groß geworden died for your sins. Ist die, dass Jesus für deine Sünden gestorben and ist. And if you're good, you'll go to heaven. Und wenn du eben gut bist, dann kommst du in den Himmel. Obviously that's the truth, right? Offensichtlich ist das wahr. Jesus died for my sins, and if you're good, you'll go to heaven. Jesus ist für deine Sünden gestorben. It's so close. It's so close. Und es liegt so nahe. But it's such a lie. Aber es ist trotzdem eine solche Lüge. Jesus died for your sins. Dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Because you could not be good. Stimmt, aber deswegen, weil du eben nicht gut sein kannst. And if you believe in him, und wenn du an ihn glaubst, you will go to heaven. Kommst du in den Himmel. And as a byproduct. und als Nebenprodukt you will live a good life. Wirst du Gutes vollbringen, Gutes tun. Und das ist Wahrheit. But the lie sounds so much like a truth. Aber die Lüge klingt der Wahrheit so ähnlich. And they are so ingrained in us. Und diese Lügen sind so tief verankert in and uns. This lie that I've always heard is you can't do it. Und eine Lüge, die ich auch immer wieder gehört habe, ist, das schaffst du nicht, das kannst and du this nicht. Lie that I hear so much is we can't do it. Und diese Lüge, die ich auch hier so oft höre, ist, dass wir like, das nicht können. Just get behind me. I don't want to be around anyone who says we can't do it. Geh hinter mich, ich möchte niemanden da haben, der irgendwie sagt, das können wir nicht, das schaffen wir we nicht. Can do all things through Christ. Denn durch Christus sind alle Dinge möglich. All things through Christ. Alle Dinge sind möglich I'm durch Christus. Still praying and believing God, betet einfach und glaubt, that Gott, God will send us millionaires. Dass Gott uns Millionäre schickt. Get the weight of this building off our shoulders. Dass vielleicht die Last des Gebäudes auch von unseren Schultern weicht. Just put our finances toward ministry. Und dass unsere Finanzen einfach in den Dienst fließen But können. For now we need support. Aber jetzt brauchen wir eben auch Unterstützung. We need you to help us. Und wir brauchen we are behind. We've fallen behind again. Wir sind wieder hinten but nach. Not much, but Nicht we're viel, fallen behind. Aber ein bisschen. So I'm just asking you to consider to give sacrificially to help us. Und so bitte ich euch einfach aufopfernd auch zu geben, uns zu helfen. And if everybody honored the Lord in their giving, und wenn jeder den Herrn in seinem Geben ehren würde, we would be fine. But here's my challenge. Aber hier ist sozusagen meine Herausforderung. What if God sent a millionaire next month? Was ist, wenn Gott nächste Woche einen Millionär schicken würde? And he bought the building for us. Und er würde einfach das Gebäude abbezahlen Just bought für uns. It and said, you know what? It's yours. Einfach I paid so, it off. Ich habe es jetzt ausbezahlt. Den Would your giving go down or up? Würde dann dein Geben mehr werden oder weniger? It should go up. Es sollte ja hinaufgehen, because of God's testimony of his faithfulness. Weil Gott eben Zeugnis gegeben hat von seiner Treue. But I fear it would go down. Aber ich habe die Befürchtung, dass es eigentlich because weniger we sein give würde. When we need, denn man gibt immer, wenn ein Bedarf da rather ist, than giving to honor the Lord. Anstatt dass man einfach gibt, um den Herrn zu ehren. Honor the Lord from the first. Das heißt, da ehre den Herrn mit den Erstlingen. I know I'm way over. And I'm just going to close with this verse, Psalm 41:1. Psalm 41:1. Blessed is he who has regard for the poor. Glücklich, wer Acht hat auf den Geringen. The Lord delivers him in times of trouble. Am Tage des Übels wird der Herr ihn erretten. If we regard the poor, wenn wir auf den Geringen, auf den Armen achten, God will watch out for us when we're in need. Auf uns Acht haben, wenn Amen. Wir in Not sind. Let's just close. Father in heaven, thank you for this morning. Wir wollen beten. Vater im Himmel, danke für heute Morgen. And I pray again. Und ich bete nochmals. That we would dare believe that you want to show us. Dass wir zu glauben wagen, dass du uns zeigst. What we should dare believe. An was wir glauben sollen. That we would be a missionary. Dass wir vielleicht ein Missionar sein sollen. Here in Vienna. Hier in Wien. In our home. In unserem Zuhause. That we would dare believe that we could be a loving father. Dass wir uns zu glauben wagen, dass wir ein liebender Vater sein. A loving husband. Ein liebender Ehemann. A respectful wife. Eine Frau, die an honest businessman. Ein ehrlicher Geschäftsmann. That we would dare believe that. Dass wir uns trauen, that das we zu could glauben. Be kind. Dass wir freundlich sein können. That we would dare believe that we could be generous. Und dass wir glauben, dass wir auch großzügig sein können. That we would dare believe that we could be used by you. Dass wir uns getrauen zu glauben, dass du uns verwenden kannst. That we would dare believe that we could be and are forgiven. Und dass wir uns glauben trauen, dass uns vergeben worden ist. That our past is really gone. Dass unsere Vergangenheit wirklich vorbei and that our ist. Home is really in heaven. Und dass unser Zuhause wirklich im Himmel ist. Father, I pray this morning. Vater, ich bete heute Morgen. Speak to us, sprich Holy du Spirit. Zu uns, Heiliger Geist. Show us what you want us to dare to believe. Zeige, was du möchtest, dass wir im Glauben festhalten. Let's take a moment before the Holy Spirit. Nehmen wir uns einfach einen Moment Zeit vor dem Heiligen Geist. Let him speak to your heart. Und lass ihn zu deinem Herzen sprechen. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute Morgen hier. And you don't have an intimate relationship with God. Und du hast nicht diese ganz enge Beziehung zu Gott. If you died today, wenn du heute sterben müsstest, where would you go? Wo kämst du hin? Do you have God's love in your heart? Hast du die Liebe Gottes in deinem Herzen? Do you have a clean conscience? Hast du ein reines Gewissen? Do you have his peace? hast du seinen Frieden. Let's pray this morning. Beten wir heute Morgen gemeinsam. And ask the Lord to come into your life. Und bitte den Herrn einfach, dass er in dein Leben kommt. To cleanse you. Dass er dich reinmacht. Jesus died on the cross. Jesus ist am Kreuz gestorben. He was buried. Und er wurde begraben. And he rose again from the dead. Und er ist auferstanden von den Toten. In power. In Macht. And he is alive today. Und er lebt heute. And seated at the right hand of God the Father. Und sitzt zur rechten Hand des Vaters. The scripture says. So sagt es die Schrift. And he loves you. Und er liebt and dich. He knows you. Und er kennt dich. And he wants to come into your life. Und er möchte in dein Leben treten. He wants to speak with you this morning. Er möchte heute Morgen zu dir he sprechen. Wants to love you. Möchte dich lieben. To embrace you. Möchte dich umarmen. Say, Jesus. Sag, Jesus. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Come into my life. Komm in mein Leben. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. Thank you for dying for me. Danke, dass du für mich gestorben come bist. Into my life. Komm in mein Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.